Es heißt vor allen Dingen, dass der Jesuit mit vollster Sicherheit die große Gotteslästerung, das große Verbrechen des Ordens, niemals mehr im Leben erkennen kann. Es muss also in den 13 Jahren Dressur seine Seele völlig und restlos getrennt werden von der Gottesoffenbarung, die in jeder Einzelseele leuchtet. Der Ordensgeneral und die Oberen müssen in all ihrem Handeln und Befehlen den dressierten Jesuiten nie mehr ungöttlich oder gar widergöttlich erscheinen. Es muss ferner Gott in der Seele jener Jesuiten völlig erloschen sein, die wiedergeboren sind, um Eingeweihte und Befehlende des Ordens sein zu können. Die anderen aber, die stets gehorchenden, nie befehlenden Uneingeweihten, können nur dann gute Jesuiten werden, wenn bei ihnen alle die Eigenschaften und Fähigkeiten abgestorben sind, die in der Einzelseele die Selbstschöpfung der Vollkommenheit bewirken sollen. Es muss in den Leichnamen Loyolas erstens der Stolz restlos zertreten werden und an seine Stelle sein Verwesungszeichen, die aufgeblähte Auserwähltheit, in Demutsmantel stehen. Zweitens muss es Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen erstickt sein und an ihrer Stelle deren Verwesungszeichen, undurchsichtige Verstellungskunst, feige Spionagelust und Verräterei treten. Es muss drittens keusche Verschwiegenheit über der Seele innerstes Erleben vernichtet sein und an ihre Stelle ihr Verwesungszeichen, schamlose Sucht der völligen Preisgabe letzter Gedankenregung an den Vorgesetzten walten. Es muss viertens Wahlkraft und Gestaltungskraft, geboren aus dem göttlichen Willen der Selbstschöpfung und die Stimme des Gewissens völlig erschlagen sein und an ihrer Stelle das Verwesungszeichen, widerstandslose, urteilslose, gewissenstote, blinde Folgsamkeit gegenüber jedem Befehl des Ordens leben. Es muss fünftens alle persönliche Eigenart, die den Menschen befähigt, ein einmaliges, einzigartiges Wesen der Schöpfung zu sein und nach seiner Umschöpfung zur Vollkommenheit ein Atemzug Gottes zu werden, erstickt sein und an ihrer Stelle das Verwesungszeichen, völlige Gleichförmigkeit mit allen Jesuiten übrig bleiben. Es muss sechstens alle Eigenart des Blutes, alles Rasseerbgut, das dem Menschen das tiefe religiöse Gemütserleben sichert, verschüttet sein und an dessen Stelle sein Verwesungszeichen, die krampfhafte, hysterische, plumpsinnliche, in Tränen und Verzückung schwelgende Gefühlsüberreizung jederzeit herbei zu befehlen sein. Es muss endlich die Seele, damit all dies Erreichte von Dauer ist, in ganz bestimmter Weise geistig krank gemacht werden, wie wir das noch erfahren werden. Dabei aber, und das ist das Wesentlichste, soll die Begabung des Einzelnen auf verstandlichem Gebiet soweit nur irgend möglich voll erhalten bleiben, um dem Orden zu dienen. Zu solcher Dressur wird sich nur eine ganz bestimmte Art der edlen Jünglinge eignen, die der Orden besonders heranziehen will, nämlich alle die unselbstständigen, schmiegsamen, schwärmerischen, romantischen, etwas hysterisch Veranlagten. Sie sollen dem Orden einst den heiligen Schein vor der Umwelt sichern. Neben ihnen aber muss sich der Orden ganz andersartige Jünglinge aussuchen, die schon einige der erstrebten Verwesungszeichen als Anlagen kundtun und jene, bei denen man von vornherein Aussicht hat, dass Gott völlig in ihrer Seele zu ertöten ist und sie somit eines Tages Eingeweihte und Befehlende werden können. Bei der Dressur, die ein recht schwer erreichbares Ziel hat, muss vor allem die Aufnahme möglichst schon im 15. Lebensjahre, oft schon im 13. erfolgen und es muss von vornherein mit dem begonnen werden, was wir zuallerletzt nannten, es muss der Zögling in einer ganz bestimmten Weise geistig krank gemacht werden. Dies geschieht mit Hilfe der berühmten Exercitia Spiritualia, das heißt geistigen Übungen. Sie waren früher ein geheimes Gnadenmittel des Ordens und wurden nur wenigen Auserwählten der Nicht-Jesuiten zugänglich gemacht. Die Jesuiten sind voll des Ruhmes über diese wunderbare Erfindung ihres Ordensgründers, des heiligen Ignaz von Loyola, und erfahren nie ein Wort davon, wie weitgehend sie den Übungen des entsprechenden mohammedanischen Geheimordens tatsächlich ähneln, sintemalen der Erfinder in beiden Orden der gleiche ist, nämlich der jüdische Geist. Sie selbst hören stattdessen, dass Loyola immer wieder Erscheinungen der Jungfrau Maria gehabt habe, als er sie schrieb, und der Jude Leinitz, der Gefährte Loyolas und zweite Jesuitengeneral, hat der Sicherheit halber dem Pater Balthasar Alvarez beteuert, Gott selbst hätte dem Heiligen die Exerzitien mitgeteilt und Maria habe noch eigens durch den Erzengel Gabriel die Botschaft gemacht, dass sie die Patronin und Begründerin der Exerzitien sei. So sehr kam also dem Juden es darauf an, dass das Wesentlichste im Jesuitenorden und Leben der Jesuiten für alle Zeit diese Exercitia Spiritualia seien. Deshalb verschwieg dieser Jude auch, dass manche Einzelheiten aus anderer Quelle gestohlen sind, nämlich aus dem Buche eines Benediktiners, Garcia de Cisneros, abgeschrieben wurden, wie Loyola dies seinem Beichtvater zugestanden hat. Des Juden Leines Wunsch hat sich erfüllt. Bis zur Stunde sind diese Exerzitien der Höhepunkt im Glaubensleben der Jesuiten und Abertausender von Nicht-Jesuiten. Sie sind, wie verschiedene Päpste eigens betont haben, herrliche göttliche Weisheit und umfassen den Gesamtbau des katholischen Glaubenslebens. Auf der jüngsten Sodalenversammlung in Freiburg, Juli 1929, wurde betont, dass die Exerzitien die Hochkunst der katholischen Aktion seien. Allerdings handelt es sich hier um die Laienexerzitien, die eine sehr abgeschwächte Wirkung haben. Die Tatsache, dass sich die römische Kirche tagtäglich wieder neu auf die Exerzitien Loyolas als auf den gewaltigen Inhalt des Glaubenslebens festlegt, besiegelt ihren Untergang.